befreie mich vom Zweifeln, fang mich auf im Flug, entfessle mein gefangenes Herz, dein Wort ist mir genug. Trag mein Ich mit Leichtigkeit, so wie es niemand trug. Sieh mir tief in meine Augen, dein Wort ist mir genug. Entfache mich mit Flammengier, nimm auf mich Zug um Zug. Verbrenn den Schmerz, der in mir wohnt, dein Wort ist mir genug. Dein Wort ist mir genug. Als du diese Zeilen schriebst, hast du mich inspiriert. Worte so geheimnisvoll haben mich entführt. Ich wollte nie, dass das passiert, doch irgendwas ging schief. Einmal brannte alles durch, ein Gedicht hat mich entführt, dein Gedicht hat mich verführt.